Wien 2, Große Mohrengasse 37. Wohnung von David Leopold Deutsch. David Leopold Deutsch war mein Urgroßonkel. Er wurde 1876 als jüngstes von drei Geschwistern geboren. Alle drei Kinder wurden in der Stadt Petzkow in der Westslowakei geboren und verbrachten dort ihre frühe Kindheit. Nach der Scheidung der Eltern zog die Mutter Julie, in der Familie als Leopoldina bekannt, mit den drei Kindern nach Wien, als David Leopold noch ein Kind war. Hier machte sie eine Geflügelhandlung auf, um sich und die Kinder zu erhalten. Offenbar hat sich David Leopold mit Eifer seinem Studium gewidmet. Er erwarb bei Zeiten den Titel Ingenieur. Er war Maschinenbauer und als technischer Beamter und Manager angestellt bei der damals großen technischen Großhandelsfirma Persikaner und Co. GmbH. Offenbar wurde er vom Büropersonal hochgeschätzt, besonders von den Damen. David Leopold hat nie geheiratet. Aus uns nicht bekannten Gründen wurde er in der Familie Onkel Julius genannt, nicht Onkel David oder Onkel Leopold. Er lebte ein einfaches, genügsames Leben in einer kleinen Mezzaninwohnung in der Großen Mohrengasse 37 im 2. Bezirk. Seine Mutter lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 1926 bei ihm. Viele Jahre später führte er in seiner erzwungenen Vermögenserklärung, Stichtag 27. April 1938, als einzige bedeutende Besitztümer eine goldene Taschenuhr, in meinem Besitz seit 1896, Wert unbekannt, und eine goldene Uhrkette an. 1926 muss ein sehr schwieriges Jahr für Onkel Julius gewesen sein. Im April, wenige Monate nach seinem 50. Geburtstag, starb seine Schwester Regine im Alter von 45 Jahren an einer Embolie. 6 Monate später starb seine Mutter an einem Magengeschwür. Abgesehen von diesen wenigen Einzelheiten wissen wir nichts über das Leben von Onkel Julius, bis zum Anschluss am Wochenende 12. 13. März 1938. Die Familie machte verzweifelte Versuche, Ausreisevisa für alle außer Alexander, Franziskas Mann, zu erhalten, der zu schwach zum Reisen war. Aber die unglaublichen und aufreibenden und mit enormen Kosten verbundenen Bemühungen waren nur für meinen Vater und seinen Bruder Hans erfolgreich. Bei den anderen wurden Eigentum und Betriebe arisiert, sie wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und in verschiedene Sammelwohnungen zu ziehen. Nur Hans, dem älteren Sohn von Emilia und Eugen, gelang es im August 1939 mit 27 Jahren nach Australien zu gehen. Fritz, mein Vater, war 25, als er Ende Januar 1941 nach Shanghai ging. Obwohl Onkel Julius Wien nicht verlassen konnte, half er meinem Vater, indem er für einen Großteil der Reisekosten nach Shanghai aufkam. Wir wissen nicht genau, wie er das zustande brachte, aber das Geld stammte von Onkel Julius gesperrten Bankkonto. Dort lag ein großer Betrag, der aber zu einem Zehntel des offiziellen Wertes in deutsche Währung getauscht werden musste. Onkel Julius half meinem Vater auch, indem er ihm eine Reihe von Werkzeugen und Instrumenten mitgab, die in Shanghai nützlich sein konnten. Onkel Julius hatte, als Ingenieur mit einem sehr genauen Verstand, auf einer detaillierten und sehr speziellen Liste bestanden. Mein Vater benutzte einige dieser Instrumente in seinem Geschäft in Shanghai. Nach dem Krieg nahm er die Werkzeuge und Instrumente mit nach Australien, wo er sie beim Bau eines Zuhauses für seine Frau und Kinder einsetzte, später auch für andere Projekte. Jetzt habe ich das Privileg, einige dieser Werkzeuge zu besitzen. Onkel Julius schrieb meinem Vater einige Briefe nach Shanghai, in denen er ihn auf den neuesten Stand der Familienangelegenheiten brachte. Der letzte Brief wurde im März 1942 abgeschickt. Am Freitagabend des 15. Mai 1942 wurde Onkel Julius, damals 66 Jahre alt, nach Izbica in Polen deportiert. Es war Transport Nummer 21, zusammen mit 1000 anderen Juden. Als sie ankamen, mussten sie draußen auf freiem Feld kampieren, gegenüber dem Bahnhof. Onkel Julius könnte es geschafft haben, für eine kurze Zeit am Leben zu bleiben, aber es ist bekannt, dass Izbica bald eine Art Warteraum für den endgültigen Transport der meisten Deportierten in die nahegelegenen Gaskammern von Belzec wurde. Einige von ihnen wurden nach Sobibor gebracht. Es ist auch bekannt, dass kein einziger der mehr als 1000 österreichischen Juden auf diesem Transport nach Izbica den Holocaust überlebte. Gershon, George Günzberger, Sydney, Australien, 2014.